Was gibt es da zu glotzen? Kümmern Sie sich lieber um Ihre Angelegenheiten! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Mach doch Musik! In Gottes Namen bitte! Macht endlich Musik!